Bitte schön. Hallo, schönen guten Tag. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Cevik. Ich bin der diensthabende Arzt auf der Station. Ich würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, guten Tag, natürlich. Wenn kein anderer Arzt da ist, was soll man dann machen? Okay, kurz zum Ablauf. Ich werde Ihnen jetzt ein paar Fragen zu Ihrer Person stellen und dann direkt auch zu Ihren Beschwerden übergehen. Wenn Sie Fragen haben oder etwas nicht verstehen, geben Sie mir bitte ein Zeichen, dann machen wir eine kurze Pause, okay? Oh, das hört sich gut an, ja. Können wir gerne machen. Okay, wie heißen Sie denn? Mein Name ist Daniel Schnorch. Könnten Sie mir bitte Ihre Vor- und Nachname kurz buchstabieren? Ja, ganz einfach. Daniel, Dora Anton, Nordpol, Ida, Emil, Ludwig. Daniel. Und Nachname? Mein Nachname ist Schnorch. SCH. Nordpol, Otto, Richard, Käse. Entschuldigung, ich habe nicht akustisch ganz gehört. Also SCH. und dann NO, R und dann wieder CH, Schnorch. CH, okay, Schnorsch, Herr Schnorsch. Wann sind Sie genau geboren? Ich bin 27 Jahre alt. 27 Jahre alt, okay, und Und ich komme von am 18.06.2005. 18.06.2005. Okay. Und wie groß sind Sie? Ich bin 1,93 Meter. 93. Ich Und mein wie Gewicht. groß sind Sie zurzeit? Bitte? Wie viel wiegen Sie zurzeit? Das wollte ich gerade eben sagen, 89 Kilo. 89 Kilo, okay. Ja. Und welche Beschwerde haben Sie, Herr Schnorsch? Also, ich huste jetzt in den letzten Tagen relativ stark und es kommt relativ auch viel Schleim raus. Viel Schleim. Ja, das Wie ist. ist die Farbe Ihres Auswurfs oder Schleim? Der Schleim ist so richtig grün, ein bisschen gelb. Okay, und seit wann haben Sie diese Schmerzen, diese Beschwerden? Also ich fühle mich relativ geschwächt, ein bisschen müde, kaputt. Und das geht jetzt seit einer Woche so. Seit einer Woche. Ja. Und sind die Beschwerden anhaltend oder geht es ab und zu weg? Also es ist eher anhaltend. In den letzten 2 Tagen ist es sogar noch ein bisschen schlimmer geworden. Okay, ist es weiter schlimmer? Ja. Okay. Und haben Sie Fieber oder Ja, Schüttelfrost? auch auffallend, ich fühle mich sehr warm. Also normalerweise bekomme ich nicht so leicht Fieber. Aber seit dann habe ich Fieber. Das waren so fast 39 Grad. 39 Grad. Okay. Und gibt es etwas, was dich Beschwerde oder ihre Husten verstärkt oder lindert, zum Beispiel nach dem Essen oder besonders in der Nacht oder tagsüber? Nee, das nicht, aber das ist immer da. Wenn ich liege zum Beispiel, dann wird es manchmal schlimmer beim Liegen. Beim Sitzen ist es etwas besser, aber trotzdem habe ich da immer wieder Husten. Aber das ist, und das Schlimme ist auch, ich fühle mich so richtig erschöpft und kaputt, müde und so richtig schwer krank fühle ich mich gerade. Okay. Und haben Sie geschwollene Beine, Herr Schnorsch? Geschwollene Beine? Nein. Nein, okay, gut. Okay, Ihre grünliche, gelbliche Auswurf. Und haben Sie Gelenkschmerzen oder Muskelkater? Also keine richtigen Gelenkschmerzen, aber mir tut alles weh, das stimmt so. Also Kopf-Gliederschmerzen, Muskelschmerzen, ohne Schmerzmomente ist es schwer auszuhalten. Ja. Waren Sie in letzter Zeit im Ausland, Herr Schnosch? Nein. Gut. Und bewegen Sie sich genug oder in letzter Zeit? Ja, schon. Normalerweise Sport. Ich spiele Volleyball und zweimal drei Woche. Okay. Und ich studiere. Also ich fahre mit dem Fahrrad. Also ich bin immer in Bewegung, ja. Okay. Und sind bei Ihnen irgendwelche Vorerkrankungen bekannt? Nein, ich war jetzt vor 3 Monaten, hatte ich mal eine leichte Erkältung. Das hat eine Woche gedauert. Vor 3 Monaten? Monaten, genau. Und dann habe ich so circa 4 Wochen später nochmal eine Erkältung bekommen. Aber das war dann schlimmer, da habe ich ein Antibiotikum von meiner Ärztin erhalten. Und nach einer Woche war das eigentlich weg. Sie hatten mir auch damals Blut abgenommen. Da hatte ich sehr hohe Entzündungswerte. Aber nach dieser Woche Antibiotika war alles wieder gut. Bis jetzt vor 2 Wochen, 3 Wochen ungefähr. Da hat es wieder angefangen. Aber jetzt ist es viel, viel schlimmer geworden. Okay. Und haben Sie Selbsttest oder PCR-Test gemacht? Der war negativ. Also der Corona-Test ist... habe ich schon gemacht. Und sind Sie vollständig geimpft? Ja, ich habe schon 3 Impfungen. Die letzte war vor circa 1 Monat. Okay, gut. Und ansonsten haben Sie keine Vorerkrankungen? Nein, glücklicherweise nicht. Also ich bin eigentlich bisher kein. Das ist gut. Und wurden Sie schon einmal operiert? Nein, bisher noch nicht. Okay. Und gibt es besondere Krankheiten in Ihrer Familie? Meine Eltern, mein Vater hat einen Bluthochdruck, der nimmt da eine Tablette, meine Mutter hat eigentlich gar nichts, die nimmt immer aber so Vitamine und so Zeugs. Ansonsten wüsste ich jetzt nichts, nein. Okay, nur bei Vater Bluthochdruck. Genau. Okay. Und... haben Sie Probleme beim Stuhlgang oder Wasserlassen? Wie ich? Nee, ich habe keine Probleme. Das ist eigentlich alles ganz gut bisher. Oder beim Einschlafen, Durchschlafen? Nee. Gut. Hier war nichts, nein. Und hat sich Ihr Gewicht oder Appetit in letzter Zeit verändert? Nee, also mein Appetit ist immer bisher ganz gut. Okay. Mein Gewicht hat sich jetzt eigentlich auch nicht verändert, nein. Okay. Und nehmen Sie Medikamente regelmäßig oder bei Bedarf? Nein. Ja, ich nehme ab und zu mal ein Ibuprofen oder so, wenn beim Sport irgendwo eine Verletzung ist. Dann habe ich da nichts, glücklicherweise. Okay, gut. Und rauchen Sie, Herr Schnosch? Ja, ab und zu mal rauche ich mal eine Zigarette. Ja. Ab und zu. Seit wann? Und wie viel eigentlich? Wie viel Zigarette am Tag? Also nicht jeden Tag, also es ist vielleicht jeden zweiten, dritten Tag 1 bis 2 Zigaretten, mehr ist es nicht. Ne? Ah, okay. Mache ich auch Sport, also von daher macht es. Okay, und trinken Sie regelmäßig Alkohol? Nee, Alkohol trinke ich nicht, mag ich nicht. Und nehmen Sie die Frage nicht persönlich, ich muss alle Patienten diese Frage stellen. Hatten Sie irgendwann... einmal mit Drogenkontakt, Herr Schnosch? Mit Drogen, nein, bisher noch nicht. Okay, gut. Und sind bei Ihnen irgendwelche Allergien oder Unverträglichkeiten bekannt? Ich habe so eine Pollenallergie gegen so Frühblüher. Und, Pollen und? Gegen also Frühblüher sind das. Frühblüher, okay. Genau. Und ich bekomme dann, wenn es schwer verläuft, immer so ein Asthma. Dann muss ich es nehmen, aber im Moment brauche ich das nicht. Und ansonsten habe ich keine Allergien. Haben Haben Sie gesagt, eigentlich, ich habe nicht akustisch ganz gehört, Asthma, Sie haben gesagt. Ja, aber nur bei den Pollen, sage ich mal. Wenn die Pollenallergie sehr stark sich ausprägt, ach so. Dann wird ein allergisches Asthma. Und nehmen Sie gegen diese Reaktion oder diese Krankheiten irgendwelche Medikamente ein? Also wenn es so schlimm wird, dann hilft mir Salbutamol ganz gut. Mhm. Und für den Notfall habe ich noch ein kortisonhaltiges Spray. Ach so, okay. Aber nicht regelmäßig. Okay, gut. Und sind bei Ihnen irgendwelche Unverträglichkeit bekannt? Nein, nein, bisher nicht. Okay. Gut, und okay. Hatten Sie einen Unfall in letzter Zeit, Herr Schnosch? Zum Beispiel beim Sport oder? Nein, okay. Unfall hatte ich jetzt nicht. War alles in Ordnung. Und hatten Sie irgendwas aspiriert? Was bedeutet aspirieren? Ja. Eine Fremdkörper einatmen zum Beispiel oder trinken oder eine so. Hartige Essen. Nein, das war nicht der Fall. Nein, das war. Okay, gut. Das war, hatte ich so ein Problem nicht. Okay, und haben Sie Übelkeit erbrochen oder Blähungen? Nee, erbrochen habe ich nicht, aber ich fühle mich halt sehr, sehr schlapp. Und da habe ich manchmal. Ich habe schon notiert. Ja, da habe ich manchmal das Gefühl, dass ich auch eine leichte Übelkeit bekomme. Aber so richtige Übelkeit habe ich eigentlich nicht mehr. Okay. Okay, ich habe alle wichtige Frage gestellt. Herr Schnosch, möchten Sie etwas hinzufügen? Nee, vielen Dank. Ich möchte gerne wissen, was es ist. Ist es nur eine leichte Bronchitis? Warum bekomme ich jetzt alle 2-3 Wochen hier eine Erkältung? Und jetzt ist es richtig schlimm. Ich mache mir Sorgen. Ich habe jetzt ein bisschen Angst. Ja, ja, Sie haben recht. Zuerst würde ich sagen, es ist ein bisschen früh, um etwas zu sagen. Das kann mehrere Ursachen haben. Wahrscheinlich könnte Bronchitis oder der andere obere Atemwegeentzündung sein. Aber bevor ich Ihnen etwas Falsches sage, natürlich würde ich abwarten, bis ich die Untersuchungen durchgeführt habe. Und deswegen. Ja, deswegen gekommen. Was wollen Sie denn alles machen? Ich meine, ich habe jetzt doch so ein bisschen Angst bekommen. Ja, ja, natürlich. Ich kann Sie total verstehen. Jetzt, ich werde Sie körperlich untersuchen und dann, ich werde Ihnen Blut abnehmen und dann natürlich würde ich ein paar operative Untersuchungen anfordern. Und natürlich können wir wieder darüber sprechen, über Ihre Behandlung oder Diagnose. Okay. Gut, ja, vielen Dank. Glauben Sie, dass ich Medikamente wieder nehmen muss? Ja, wenn eigentlich, wenn Sie sehr starke Husten oder wenn Sie starke Schmerzen haben, natürlich könnte ich ein Mittel geben. Aber wäre es besser, wenn für die körperliche Untersuchung wäre es besser, wenn Sie diese Beschwerde aushalten würden. Okay. Ja, aber dann beeilen Sie sich bitte. Ja? Also das geht ja jetzt schon sehr lange, seit 3 Tagen. Und es wäre schön. Ich würde mich freuen. Danke. Okay, gerne. Ja, gut. Ja, ich bin sicher, ich habe einige Fragen vergessen. Ich habe noch Fragen. Ja, ja. Schön. Sie haben gesagt, alle Körperteile schmerzen. Ich würde gerne wissen, ob ihre Brust irgendwelche Schmerzen haben. Auf der Brust? Ja. Nee, auf der Brust, es ist allgemein, und wenn ich huste, dann tut mir alles weh. Okay. Können Sie mir die Fieber genau beschreiben? Wie hoch das Fieber ist? Ja. Und Zusammenhang Schüttelfrost? Gestern hatte ich ca. 39 Grad und heute 38,7. Und dabei ist mir kalt, ich muss auch zittern. Und wenn ich dann eine Paracetamol nehme, dann nach einer Stunde ist es wieder weg. Sie haben gesagt, wenn Sie liegen und schlimmer geworden. Ja. Also wenn ich mich hinlege, dann wird es mit dem Husten sehr schlimm, ja. Okay, vielen Dank. Haben Sie Halsrasen? Bemerkt. Habe ich jetzt nicht bemerkt, ich habe auch nicht nachgeschaut, aber vielleicht kann der Doktor das gleich mal untersuchen. Ja, okay. Wie viel steigen können Sie, wie viel Treppen steigen können Sie stehen bleiben oder Luftnot haben? Also allgemein fällt mir das im Moment sehr schwer, irgendwas zu tun, weil ich da ziemlich geschwächt bin. Das heißt auch so Treppen steigen, ein Stockwerk schaffe ich noch, aber dann muss ich eine Pause machen. Dankeschön. Haben Sie Atemnot? Ja, wenn ich mich anstrenge, merke ich, dass mich das schon belastet, ja. Aber schlimm finde ich das jetzt nicht, aber ich merke das schon. Okay, seit wann rauchen Sie? Was denn? Seit wann rauchen Sie? Sie haben gesagt, dass wie viele Zigaretten haben Sie geraucht? Ach so, hatte ich ja vorhin gesagt, vor circa 2 Jahren habe ich angefangen. Schwitzen Sie in der letzten Zeit besonders in der Nacht? Ja, jedes Mal, wenn ich Fieber bekomme, muss ich auch schwitzen, ja. Aber wenn Sie Fieber haben, oder? Ja, ja. Okay, vielen Dank. So, Herr Doktor. Okay. Ja. Also machen wir eine Übergabe an den Oberarzt. Okay. Ein Moment bitte. Okay. Hallo, schönen guten Tag, Herr Oberarzt. Ich habe heute einen neuen Patienten. Entschuldigung, ich habe nicht ganz gehört. Guten Tag. Guten Tag. Okay. Okay, ich habe heute einen neuen Patienten aufgenommen. Wenn Sie Zeit hätten, würde ich gerne mit Ihnen besprechen. Gerne, natürlich. Okay. Daniel Schnosch, 27 Jahre, stellte sich bei uns wegen seit ungefähr seit wann haben Sie haben ihn okay. Seit einer Woche, Entschuldigung, okay. Stellte sich bei uns wegen seit einer Woche bestehenden, beim Liegen zunehmenden, beim Sitzen und besonders letzte 2 Tage nachlassenden, anhaltenden Tussis mit grünlichen und gelblichen Sputum vor. Er klagte auch über Fatigue und Praxis. Er erwähnt, zu Hause habe er 39 Grad Fieber gemessen. Die Frage nach Beinödem wurde verneint. Er habe keinen Unfall oder Aspiration gehabt. Er ist vollständig geimpft und auch er ist geboostert. Er sei nicht im Ausland gewesen in letzter Zeit. Vorerkrankungen sei keine bekannt. Nur vor 3 Monaten habe er wieder Erkältung gehabt oder ja, Lungen, okay, Atemwegentzündung oder Infektion gehabt. Mhm. Und er wurde keine operiert. In der Familienanamnese fanden sich bei Vater nur arterielle Hypertonie. Vegetative Anamnese war unauffällig. Bei Bedarf, ja, in Bezug auf Medikamente nehme er nur bei Bedarf Ibuprofen gegen Kopfschmerzen. Er rauche manchmal 1 oder 2 Zigaretten. Er trinke nicht Alkohol und Drogen. Die Frage nach Drogen wurde verneint. Er reagiere allergisch auf Pollen und Frühblühe. Mhm. Und die allergische Reaktion äußert sich mit Asthmaanfall, wie Asthmaanfall. Und beim Notfall nehme er Cortison und Salbutamol-Spray. Ja. Und normalerweise treibe er Sport oder Fahrrad und mhm. er studiere. Was studiere er? Was studiere? Eigentlich, ich habe nicht gefragt, Herr Doktor. Und leider. Mhm. Gut. Gut, dann machen Sie mal weiter. Okay, und ja, eigentlich vielleicht ich hätte diese Frage gestellt, weil vielleicht wegen beruflicher oder Ursache ja. könnte es, genau. Weil ja. er habe in letzter Zeit rezidivierende mhm. Atemwegentzündung gehabt. Ja, okay. Und ja, die, aufgrund der erwähnten Angabe gehe ich vom Verdacht auf Pneumonie aus, aber natürlich differenziell diagnostisch kommen Asthma, Bronchitis oder sowie Emphysem, Bronchiektasie in Betracht kommen. Mhm. Okay. Und zur weiteren Abklärung, natürlich zur weiteren Abklärung, würde ich folgende Untersuchung, zuerst natürlich körperliche Untersuchung und Entzündungsparameter ist sehr wichtig. Und wenn wir brauchen, natürlich könnten wir Spirometer oder Lungenfunktionstest anfordern mhm. Nach der Entzündungstherapie oder Antibiotherapie, wenn er bakterielle Entzündung habe, hat. Und was meinen Sie, was er hat? Ja, meiner Meinung nach hat er Pneumonie. Eine Pneumonie. Ja, okay. Haben die anderen noch Fragen? Oder wir geben Ihnen jetzt noch ein paar Ergebnisse von den Untersuchungen. Sie hören den Patienten ab. Sie kultieren, sie auskultieren oder wir haben ein Stethoskop und hören die Lunge ab. Sie hören im linken Unterlappen ein bisschen einen leichten Unterschied, aber ansonsten sowohl rechts als auch links ist gut belüftet. Mhm. Auch die untere Seite von der Lunge ist eigentlich gut belüftet. Zweitens, was wollen Sie noch machen? Ja, eigentlich ich könnte Thorax-Röntgen anfordern. Genau, Röntgen und was, ja, okay, das stimmt. Röntgen, jawohl, da hat man gemacht. Man sieht so ganz wenig im linken Unterlappen so kleine ja, weiße Flecken. Was weiße Flecken? Ja. In der Röntgenbild, oder? Auf dem Röntgenbild, ja. Links okay, auf der Brille. Mhm. Okay. Vielleicht Fremdsache oder Aspiration könnte es sein oder manche Echinokokkus. Der Herr redet doch ganz so. Welche Untersuchung wollen Sie noch machen? Welche Untersuchung? Ja, CT-Thorax könnte man anfordern. Machen, wir haben jetzt Röntgen gemacht, wir haben ihn abgehört, Sie haben Labor abgenommen. Und Sie machen jetzt einen CT-Thorax. Genau, finde ich gut. Im CT kommt raus eine Lobert-Pneumonie linker Unterlappen. Mhm. Genau. Wir haben den Patienten ins Krankenhaus geschickt. Mhm. Wir haben ihn untersucht. Wir haben ihn bronchoskopiert und sehr viel Schleim und Eiter aus dem linken Unterlappen herausgezogen mhm. oder abgesaugt. Haben eine Kultur von der Bronchiallavage angelegt, mhm. aber da sind keine Keime eingewachsen, war sauber. Okay. Er hat einen Ultraschall bekommen von Herz, von Lunge, war alles negativ. war auch unauffällig. Mhm. Ultraschall vom Bauch war in Ordnung, das Herz mit Ultraschall war in Ordnung. Er hatte halt hohe Entzündungsparameter. Mhm. Deswegen bekam er ein Antibiotikum mit Tazobac, also Tazobactam. Diverse Untersuchungen noch gemacht, EKG und so weiter. Aber dann ging es ihm alles viel besser und ist entlassen worden. Also es war eine Lobepneumonie links. Sehr gut. Okay, super. Ja, ich habe immer gewartet auf eine komplizierte. Woran müssen Sie noch denken, wenn der junge Menschen eine Lungenentzündung? Ja, woran müssen Sie denken, differenzialdiagnostisch? Die anderen Kollegen und Kolleginnen können helfen. Perikarditis, ja, okay, ich denke aber mehr an die Lunge. An die Lunge. Tuberkulose, oder? Es könnte sein. Ja, gut, Tuberkulose, natürlich. Mhm. Aber wo sind denn normalerweise die Flecken bei der Tuberkulose? Obere Lappen. Aber Tuberkulose ist auch richtig, genau. An Tuberkulose muss man denken. Wo noch? Woran noch? Hm. Was macht die Schleim in den Bronchien? Vielleicht Parasitentzündung. Aber er war nicht im Ausland. Ah ja. So. Wo sind die Kolleginnen? Wo sind die Kollegen? Was sagen die denn dazu? Okay, Covid-19-Anamnese war negativ, haben wir gesagt. Ah, da hat jemand den letzten Begriff geschrieben, habe ich vorhin nicht gesehen. Das ist sehr gut. Dr. Civic, haben Sie es gelesen? Jetzt kontrolliere ich Tuberkulose, Sinusitis. Bronchiektase? Bronchiektasen, sehr gut. An sowas muss man natürlich denken, Differentialdiagnose. Ein Begriff fehlt mir noch, wo viel Schleim in der Lunge produziert, bei jungen Menschen. Lungenkrebs, klar, kann auch mal sein, bei jungen Mann eher selten, aber klar, auch an sowas muss man denken. Bronchoalveolar Karzinom. Auch Karzinom, danke, ja, eine maligne Geschichte. Jawohl, Alpha-1-Antitrypsin, wer ist denn das gewesen? Sehr gut. Dr. Seyer, oder wer war das? Sehr gut. Schlusspunkt. Okay, und was noch? Eins fehlt mir noch. Mit viel Schleim. Fibrosis. Achso, ja, ist so eine Art Fibrose, richtig. Sarkoidose. Sarkoidose. Was noch? Jetzt kommen noch mehr Begriffe. Sehr gut, die ganzen Lungen. Differentialdiagnosen. Sarkoidose, Fibrose. Fibrosis. Wie eine? Fibrokystik. Diseases. Fibrokist, ich weiß nicht, was das jetzt ist. Ja, zystische Fibrosis. Zystische Fibrosis. Ja, die zystische Fibrose. Also eine Mukoviszidose. Ja, Mukoviszidose, gleich. Genau, nennt sich auf Türkisch auch Mukoviszidose, oder? Nein, auf Türkisch Kistik Fibrosis. Ah, ach so, das ist Kistik Fibrosis, Mukoviszidose. Echt? Ah ja, okay. Wusste ich jetzt nicht. Cystic Fibrosis, Zystic Fibrosis. Das muss sein. Ich glaube, Mukoviszidose heißt ja, das. Wir sagen auch Mukoviszidose. Ja, Mukoviszidose, genau. Also, wenn junge Menschen so viel Schleim haben, muss man auch an sowas denken. Das war eine sehr gute Differentialdiagnose. Also, wir haben gesagt, Bronchiektasen, Sarkoidose, verschiedenste Sorten von Fibrose, Tuberkulose, Emphysem, Alpha-1-Antitrypsin-Mangel und Mukoviszidose. Ja, also so viele Differentialdiagnosen. Und das war auch der Grund, warum der Lungenfacharzt, mit dem ich telefoniert habe, der hat gesagt, das ist ein junger Mann, der hat jetzt dreimal hintereinander eine Bronchitis, den muss man im Krankenhaus untersuchen und nachschauen. Eine Bronchoskopie braucht er. Und deswegen kam er ins Krankenhaus. Aber letztendlich kam nichts raus. Und ich denke, er hat vorher immer eine Bronchitis gehabt. Das ist nicht richtig ausgeheilt. Und es hat sich weiter verstärkt. Bis er dann eine Pneumonie bekommen hat. Aber normalerweise und zystische Fibrose sind zwei unterschiedliche Erkrankungen und die höchsten Stoffwechselerkrankungen in Europa. Ja. Also Differentialdiagnose immer denken. Ja, aber wir legen normalerweise als Kind fest, ja. Diese zum Beispiel Bronchiektasie, Zystis Fibrose, richtig. Oder. Diese Diagnosen hat man eigentlich viel früher festgestellt, das ist richtig. Und deswegen eigentlich. Haben Sie nicht dran gedacht? Ja, genau. Ja, gut, das ist eine Prüfung, Differentialdiagnose. Ja, ja, natürlich. Ja. Auch manchmal Patienten, die das in der Kindheit vielleicht nicht so ausgeprägt haben und vielleicht später durch eine Erkrankung haben, aber. Wichtig ist, dass man auch an sowas mitdenkt und auch vielleicht in die Richtung auch ein paar Untersuchungen macht. Ne? Serosit verursacht Husten oder nur Flankenschmerzen oder schleimige... Eine Serositis. Genau. Ach so, eine Serositis, eine Entzündung der Häute sozusagen. Der, ja, das kann schon Husten und Schmerzen machen, natürlich. Okay. Sehr gut, lieber Herr Kollege. Wann haben Sie Ihre Prüfung? Nächsten Donnerstag. Nächsten Donnerstag, wo? In Frankfurt. In Frankfurt, okay. Dann würde ich schon nach Klappen. Und ich wünsche Ihnen Erfolg, viel Glück. Und danke sehr. Und wenn Sie für mich Rückmeldung oder Feedback hätten, ja, wäre ich Ihnen ich sehr zwei dankbar. Sachen. Ich habe für dich extra zwei Sachen aufgeschrieben. Bei der Einleitung der Übergabe an den Oberarzt. Sie verwenden ganz lange Sätze. Ein 27-jähriger Patient, der im Sitzen, im Husten, im Liegen eine hat. Lieber kurze Sätze. 27-jähriger Patient stellt sich mit Fieber und Husten vor. Punkt. Okay, und dann neuer Satz. Okay. Der Husten ist beim Liegen verstärkt. Punkt. Ja, diese komplizierten, langen, ineinander verschachtelten Sätze, das machst du, wenn du Professor bist. Jetzt in der Anamnese, kurz, knapp, immer Punkt. Ja, ansonsten, dann kommst du in grammatikalische Fehler, verwechselst du Wörter, dann kommt die Nervosität, Unruhe und dann die Prüfung. Kein Risiko eingehen. Das sind schöne Sätze, das zeigt, dass du gut Deutsch kannst, aber lieber kurze Sätze, einfache Sätze, keine komplizierten Sachen, einfache Sätze. Deswegen kurz. 27-jähriger junger Mann stellt sich vor, und dann musst du die Hauptdiagnose, was ist das Hauptproblem? Mit Fieber und Husten. Und ein schweres Krankheitsgefühl. Der sagt euch, oh, ich bin müde, kraftlos. Ja? Also drei Punkte. Punkt. Dann kann man beschreiben, er schwitzt in der Nacht, er hat Fieber, es kommt viel eitriger oder poröser oder purulenter Auswurf raus, kann man sagen. Ne? Punkt. Mhm. Und immer kurze Sätze, Punkt. Kurze Sätze, okay. Punkt. Das ist das eine. Damit macht man auch weniger grammatikalische Fehler. Ja, natürlich. Ja? Ich glaube, das waren so die zwei wichtigsten Punkte. Ansonsten war, glaube ich, soweit alles ganz gut. Danke sehr. Das Medizinische. Sehr gut. Danke sehr.